mich liebt sie seit vielen Wochen. Wir haben manchmal auch davon gesprochen. Was nützt dies alles? Mein Pech dabei ist, dass auch ihr Herzchen leider nicht mehr frei ist. Ihr Blick gebietet mir seit viel, doch träumen kann ich, was ich will. Ich küsse ihre Hand, Madame, und träume zwar ihr Mund. Ich bin ja so galant, Madame. Doch das hat seinen Grund. Hab ich jetzt ihr Vertrauen, Madame, und ihre Sympathie. Wenn sie es auf mich bauen, Madame, ja dann, sie werden schauen, Madame. Küss ich statt ihrer Hand, Madame, nur ihren roten Mund. Es ist ja möglich, wenn's wieder Mai wird, dass dann ihr Herzchen endlich wieder frei wird. Gibt noch ne Lösung, um mich zu heilen, wenn sie ihr Herzchen ausnahmsweise teilen. Wenn erst mein Mund in ihren Fall, sag ich nicht mehr formell galant. Ich küsse ihre Hand. Träume zwar ihr Mut. Ich bin ja so galant, Madame, doch das hat seinen Grund. Hab ich jetzt ihr Vertrauen, Madame, und ihre Sympathie. Wenn sie erst auf mich bauen, Madame, ja dann, sie werden schauen, Madame. Küss ich statt ihrer Hand, Madame, nur